Leute, die kein Schick und zu sehen, wie das geht. Jeder Muskel hat mich spannend, alle Zellen abgebrannt, siehst du aus wie ein Schatten deiner Zellen. Es erwacht nicht der Geist oder Frust oder Weiß, nicht als Killer deiner Sensibilität, wenn es geht. Weil dann werden du nur kennst, was du meinst, und verstehst, was du willst, dass ich da was andere dir auch verbinden. Wo wär ich denn hier? Wo sonst? Wo ist mein Platz auf dieser Welt? Wo wär ich denn hier? Wo sonst, wo ist mein Platz auf dieser Welt? Wo wär ich denn hier? Wo sonst, wo ist mein Platz auf dieser Welt? Wo wär ich denn hier? Wo sonst, wo ist mein Platz auf dieser Welt? Ich steh da und hab den Kopf voller Dreck. Und der Kind steht in Spannung auf die Wache. Ich steh da und hab den Kopf voller Dreck. Ich begleite dich als Stücke, um zu sehen, wie es dir geht. Mir der Muskel angespannt, alle Zellen ausgebrannt, siehst du aus wie ein Schatten deiner Welt. Es erwacht nicht ein Geist oder ein Fuß, und er weiß nicht als Spieler deiner Sensibilität. Aber wenn du fühlst, was du machst, und verstehst, was du willst, dann egal was dran wird, wie auch Otto Rehm, oder Papa. Wo ist mein Platz auf dieser Welt? Wo bin ich denn nicht hier? Wo sonst? Wo ist mein Platz auf dieser Welt? Wo bin ich denn nicht hier? Wo sonst? Wo ist mein Platz auf dieser Welt? Wo bin ich denn nicht hier? Wo sonst? Wo ist mein Platz auf dieser Welt? Wo bin ich denn nicht hier? Wo sonst? Wo ist mein Platz auf dieser Welt? Und euer Platz auf dieser Welt ist hier. Wo ist mein Platz auf dieser Let's see.